zurückgehen. Doch du bleibst stark, bewirft man dich mit Dreck. Trifft sich Schlag auf Schlag, sie kriegen dich nicht weg. Mit Hass und Gewalt bist du oft konfrontiert. Hab es oft geknallt, hast nie kapituliert. Fällst du auf Asphalt, merkst du, wirst alt. Ist dir bitter kalt, die Fäuste bleiben gewollt. Die Halben oder Teufel, wir stehen zusammen. Die Halben oder Teufel, steht die Welt auch in Flammen. Die Halben oder Teufel, liegt auch alles in Scherben. Die Halben oder Teufel, auf Gedeih und Verderben. Wahre Freunde gibt's nicht viel, wenn man aufrecht ist. Charakter ist unser Stil, man nicht jede Lüge frisst. Die meisten sind feige, gehen nicht auf die Straße. Sitz nicht da und schweige, riskiere jede Strafe. Nicht alles ist geglückt, manches ging daneben. Einige sagt nicht, wer verrückt, so ist das halt im Leben. Egal was andere sagen, was sie von dir denken. Du sollst alles hinterfragen, lass dich von deinem Weg nicht ablenken. Die Halben oder Teufel, wir stehen zusammen. Die Halben oder Teufel, steht die Welt auch in Flammen. Die Halben oder Teufel, liegt auch alles in Scherben. Die Halben oder Teufel, auf Gedeih und Verderben. Im Licht, stell ich nicht in den Schatten. Das Falsche zerbricht, sind nur billige Attrappen. Steh aufrecht im Leben, entsprich nie der Norm. Niemals aufgeben. Oh, wir sind es dran! Oder Teufel, wir stehen zusammen. Die Halben oder Teufel, steht die Welt auch in Flammen. Die Halben oder Teufel, liegt auch alles in Scherben. Die Halben oder Teufel, auf Gedeih und Verderben. Die Halben, die Halben, die Halben.